하고 빠고 바공투수미라 산다고 bis du kommst. Ja, ich hoffe, ich warte nicht umsonst. Baby, bitte komm zurück, ja. Auch der Himmel weint für dich, ja. Deine beste Freundin lügt, wenn sie rum erzählt, dass ich dich nicht mehr lieb. Baby, ich weiß es ganz genau, ja, ja. Du hast sowas nicht verdient, nein, nein. Ich komm alleine nicht klar, nein, nein. Vermisst dein seidenes Haar, ja, ja. Nein, ich kann nicht ohne dich, nein. Baby, bitte sag mir, wo du bist, nein. Ich kann nichts essen, nein. Ich kann nicht schlafen, nein. Ich verbring die ganzen Nächte nur mit Warten, ja. Kann nicht denken, nein. Ich kann nicht trinken, nein. Baby, du kannst auch nicht einfach so verschwinden. Warum? Warum? Warum tust du mir das an? Warum? Warum tust du mir das an? Warum? Lass uns wiedersehen. Nein, ich tu dir auch nie wieder weh. Mit dir fühle ich mich wieder neu. Du findest nie wieder so ein Boy. Ohne dich, ja, bin ich hilflos. Ich muss dir sagen, ich bereu's, ey. Ja, ich will dich nur noch happy sehen. Ich verspreche dir, das waren deine letzten Tränen. Ja, du weißt, dass mein Herz nur für dich schlägt. Baby, bitte sag mir, dass du nicht gehst. Ja, du weißt, dass mein Herz nur für dich schlägt. Baby, bitte sag, du wirst mich mitnehmen. Warum tust du mir das an? Warum? Verstand, warum tust du mir das an, ey? Warum tust du mir das an? Warum bist du nur gegangen, Note für mir? Sag mir, wo du bist, Baby, bitte. Sag mir, wo du bist.